Nach stürmischer Überfahrt ging Petrosino am 21. Februar um 20.20 Uhr in Genua von Bord und brach nach Rom auf, um dort seine Empfehlungsschreiben vorzulegen und ans Werk zu gehen. Noch immer fühlte er sich unwohl von der Reise. In Rom feierte man Karneval. Die meisten Ämter waren geschlossen. Petrosino blieb also nichts anderes zu tun, als sich treiben zu lassen und die uralte Stadt zu besichtigen. Die Hauptstadt Italiens verzauberte ihn zutiefst. In einem auf Italienisch verfassten Brief an Adelina beschrieb er, so gut er konnte, die Herrlichkeiten Roms. »Ich habe den Petersdom gesehen, die Sixtinische Kapelle und Michelangelos Galerie. Wahre Weltwunder. Beim Anblick des Petersdoms war ich sprachlos. So etwas kann man sich nicht vorstellen. So riesengroß und herrlich. Die Kirche bietet mühelos Platz für 150.000 Menschen. Aber wie soll ich dir das bloß beschreiben? Trotz allem bin ich traurig und muss zugeben, am wohlsten fühle ich mich immer noch im guten alten New York. Es kommt mir jedenfalls so vor, als dürfte ich erst in 1000 Jahren heim. Gib meinem kleinen Mädchen einen Kuss für mich und bestelle Grüße an all unsere Freunde und Verwandten. Ein Kuss von deinem dich liebenden Mann.« Trotz Einsamkeit und gebremstem Arbeitseifer, die Pracht Italiens zog Petrosino in ihren Bann. Unter der winterlichen Sonne präsentierte sich ihm das Italien, das er die letzten 2,5 Jahrzehnte hochgehalten hatte. In Amerika sah man die Italiener als niedere Rasse, die von den Horden Asiens abstammte. Doch diese Stadt widerlegte das in jeder Hinsicht. Die dort als Tourist verbrachten Stunden ließen Petrosino sicher tief den Wert seiner Kultur erfahren. An jenem ersten Tag traf der Detective immerhin den amerikanischen Botschafter Lloyd Griscom, einen Quäker und Berufsdiplomaten aus New Jersey, der ihm zusicherte, ihm einen Termin mit dem italienischen Innenminister sowie dem Polizeichef verschaffen zu wollen. Dann ging er im Hotel zu Bett. Am nächsten Tag begann er endlich seine Arbeit. Er traf Francesco Leonardi, den italienischen Polizeichef, und betrat dessen Büro mit den Worten: »Ich bin Petrosino.« Leonardi lächelte. Zwar hatte er von Petrosino durchaus gehört, doch hielt der sich offenbar für in Italien viel berühmter, als er es wirklich war. Petrosino überreichte ihm ein Empfehlungsschreiben von Bingham und umriss den offiziellen Grund seines Besuchs. Von Binghams eigentlichen Plan, in Italien Informanten für das NYPD heranzuziehen, verriet er nichts. Dafür hätte er auch später noch Zeit. 2 Tage darauf schrieb Petrosino einen Brief an Bingham. Später sollte er verschlüsselte Telegramme schicken. »Ich konnte den Innenminister treffen, den ehrenwerten Mr. Piano, und habe mit ihm über italienische Kriminelle und deren Aktivitäten in den USA gesprochen. Er fand das Thema derart interessant, dass er den Polizeichef, seine Exzellenz Francesco Leonardi, anwies, Befehl an die Präfekten, Unterpräfekten und Bürgermeister des ganzen Königreiches zu geben, keine Pässe an italienische Kriminelle auf dem Weg in die USA auszustellen. Außerdem gab er mir einen Brief an sämtliche Polizeipräsidenten in Sizilien, Kalabrien und Neapel mit, der diese auffordert, das Gelingen meines Auftrags auf jede mögliche Weise zu unterstützen. Mit den besten Wünschen für ein langes, glückliches Leben für Sie und Mrs. Woods verbleibe ich, Ihr ergebenster Joseph Petrosino.« Ob er wirklich glaubte, dass man sich an Leonardis Befehl halten würde, darf bezweifelt werden. Schließlich war dies immer noch Italien. Doch es war ein Anfang.